Alltagschinesisch in der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Hallo, 大家好. Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好. Danke, Xiaolan, dass du mir letztes Mal einige wichtige Ausdrücke im Zusammenhang mit einem Krankenhausbesuch beigebracht hast. Aber gerne. Mit etwas Übung kannst du sie dir sicher merken. Wiederholen wir doch gleich einige Ausdrücke. 你得去看医生. 你得去看医生. Du solltest zu einem Arzt gehen. 你能陪我去医院吗? Kannst du mich ins Krankenhaus begleiten? 你能陪我去医院吗? 在哪儿挂号? Wo soll ich mich anmelden? 在哪儿挂号? 挂一个专家号. Ich möchte einen Spezialisten sprechen. 挂一个专家号. Hier noch einmal die Wiederholung der Dialoge der letzten Lektion. 你咳嗽得这么厉害，你得去看医生。 你能陪我去医院吗？ 好，没问题。 在哪儿挂号？ 在前面的挂号处。 你好，挂一个专家号。 挂哪个大夫的？ 内科李山大夫。 你哪儿不舒服？ 我头疼。 我 拉肚子，先量一下体温。什么时候开始的？ Das war die Wiederholung. Weiter geht es mit der heutigen Lektion. 你哪儿不舒服? 我头疼。我拉肚子。先量一下体温。 什么时候开始的? Weißt du, Xiaolan, ein Arztbesuch oder der Verkauf von Medikamenten stellt für Ausländer in China oft ein großes Problem dar. Manchmal muss man dann mit Händen und Füßen erklären, was einem fehlt. Mit den entsprechenden Ausdrücken auf Chinesisch ist alles viel einfacher. Ganz genau. Und davon handelt unsere heutige Lektion. Als erstes wird der Doktor wahrscheinlich fragen, 你哪儿不舒服? 你哪儿不舒服? Heißt das, welche Beschwerden haben Sie auf Chinesisch? 舒服 heißt angenehm. 舒服. 你哪儿不舒服? Welche Beschwerden haben Sie? 你哪儿不舒服? 你怎么了? 我不舒服. 你哪儿不舒服? 我头疼. Nun, ich fühle mich nicht wohl, Xiaolan. Ich habe Kopfschmerzen. 我头疼. Das heißt, ich habe Kopfschmerzen. Wenn ich also einem Arzt sagen möchte, dass ich Kopfschmerzen habe, sage ich 我头疼, richtig? Richtig. 头 heißt Kopf. 头. 疼 heißt Schmerzen. 疼. 我头疼. 我头疼. Ich habe Kopfschmerzen. 你怎么了? 我不舒服. 你哪儿不舒服? 我头疼. Was sage ich dem Doktor, wenn ich Durchfall habe? Du kannst sagen, 我拉肚子. 我拉肚子. 拉肚子, Durchfall haben. 拉肚子. 你哪儿不舒服? 我拉肚子. Wenn du eine Erkältung hast, möchte der Doktor vielleicht zuerst deine Temperatur messen. Und was wird er denn sagen? Wahrscheinlich, 先量一下体温. 先量一下体温. 体温, Körpertemperatur. 体温. 量体温 heißt die Körpertemperatur messen. 量体温. 一下 wird normalerweise als Adverb nach einem Verb benutzt, um einen Vorgang anzudeuten. 一下 量一下体温 Einmal die Körpertemperatur messen. 量一下体温 先 zuerst. 先 先量一下体温 Zuerst messe ich einmal die Körpertemperatur. 先量一下体温 先量一下体温 39度，你发烧了。 Der Arzt wird dann wahrscheinlich wissen, wann das begonnen hat. Auf Chinesisch heißt das 什么时候开始的？ 什么时候开始的？ 什么时候 heißt wann? 什么时候？ 开始 beginnen. 开始。 什么时候开始的？ 什么时候开始的 ？Set one。 你怎么了？ 我拉肚子。 什么时候开始的？ 从昨天开始的。 Wiederholen wir kurz, was wir heute gelernt haben. Welche Beschwerden haben Sie? Heißt auf Chinesisch, 你哪儿不舒服？ 你哪儿不舒服？ 不舒服 ，unwohl, nicht angenehm。 不舒服。 我头疼 ，ich habe Kopfschmerzen。 我头疼。 我拉肚子 ，ich habe Durchfall。 我拉肚子。 先量一下体温。 先量一下体温。Zuerst messe ich einmal die Körpertemperatur. 什么时候开始的？ 什么时候开始的？ Seit wann? Hören wir uns nun alle Dialoge der heutigen Lektion an. 你怎么了？ 我不舒服。 你哪儿不舒服？ 我头疼。 你哪儿不舒服？ 我拉肚子。先量一下体温。 39度，你发烧了。你怎么了？ 我拉肚子。 什么时候开始的？ 从昨天开始的。 Das war unsere heutige Lektion. Wie immer an dieser Stelle noch unsere Hinweise zur chinesischen Kultur. Normalerweise geht man in China in Krankenhäuser, die an die Versicherung angeschlossen sind. Natürlich können aber auch andere Krankenhäuser aufgesucht werden.Einige bevorzugen dabei die westliche Medizin, andere wiederum die traditionelle chinesische Medizin. Es gibt auch Krankenhäuser, die beispielsweise auf Augenkrankheiten, Schwangerschaft oder Kinderkrankheiten spezialisiert sind. Die Ärzte können einem nach einer Untersuchung die notwendigen Medikamente verschreiben. Dabei gibt es zwei Arten von Medikamenten, verschreibungspflichtige und rezeptfreie.Selbstverständlich sollten Medikamente nur nach Absprache mit einem Arzt eingenommen werden. Womit wir schon wieder am Ende der heutigen Lektion angelangt sind. Wie immer auf dieser Stelle eine Quizfrage. Wie sagt man, ich habe Kopfschmerzen auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann senden Sie uns doch eine E-Mail an gr@cri.com.cn. Mehr Informationen darüber finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见。 再见。